Kundgabe 1142. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.10.1939. Sonne des Geistes. Arbeiter im Weinberg. Wendet euch an die ewige Gottheit selbst, und sie wird euch belehren in allen Dingen. Und die Sonne des Geistes wird euch leuchten und euer Herz empfänglich machen für alle Weisheiten von oben. Denn dies ist sein Wille, dass der Irrtum weichet und die Wahrheit Platz greifet und bestehen bleibe, und dass alle Irrlehren hinweggefegt werden, denn sie vergiften das Denken der Menschen und sind der Seele nicht förderlich, sondern von unübersehbarem Schaden. Und so sollet ihr, die ihr sein Wort empfanget, zu Felde ziehen und kämpfen gegen jegliche falsche Lehre. Jeder Sendbote Gottes muss seine Pflicht erfüllen und jeder Arbeiter im Weinberg des Herrn unablässig tätig sein und um der Wahrheit willen alles wagen, auf dass ich diese Bahn breche und der Geist derer frei werde, die willig sind, Gott zu dienen. Denn es gehen unzählige einen falschen Weg und kommen schwerer dadurch zum Ziel. Sie gehen einen vorgeschriebenen Weg ohne eigene Gedanken. Sie richten sich nach Formeln und wandeln doch in erschreckender Finsternis, wo ihnen das Licht so nahe ist. Und jeder Schritt, jeder Gedanke und jedes Werk, das nicht das Herz vollbringt, ist tote Form. Sie tun der Welt Genüge und glauben Gott zu ehren. Sie sind so unbekümmert um ihrer Seele Heil und wissen nicht, wohin ein solches Denken führt. Wer nicht ständig mit sich ringt und bemüht ist, vollkommen zu werden, dem lege die Gottheit noch unüberwindlich erscheinende Hindernisse in den Weg. Und so sie diese nicht bewältigen und sie sich hilfesuchend an den Vater im Himmel wenden, und das aus tiefstem Herzen, wird ihr Blick emporgelenkt und sie flehen im Geist und in der Wahrheit zu ihm. Und dann erst werden sie ihn fühlbar spüren, und er wird ihnen nahe sein, doch anders, als sie jetzt ihn ahnen. Denn es ist von größter Wichtigkeit, dass sich ihr Leben nun in anderen Bahnen bewege, auf dass sie ernstlich ihrer Seele gedenken. Sie lieben noch das Leben zu sehr und wollen vom geistigen Leben nichts hören, und doch brauchen gerade solche Menschen einen besonderen Anlass, der sie zum Nachdenken anregt und sie die göttliche Liebe recht erkennen lässt. Und dieser Anlass wird in Bälde ihren Geist rege werden lassen. Sie werden sich allen Ernstes befassen mit der Frage, ob die Gottheit sich sichtbar äußert, und dies auch bald bejahen müssen. Und dann wird ihrer Seele Rettung werden, denn sie verschließen Augen und Herz nicht mehr dem Licht, das ihnen von oben gesendet wird. Und es wird leuchten in die Finsternis und erhellen so manches irrenden Menschen Seele. Amen.